Hirtorf in Hessen, im vergangenen Monat. Der idyllische Schein trügt. In einem ehemaligen Schweinestall lassen Neonazis die Sau raus. So, dieses Lied ist gewidmet der Bürgerinitiative Buntes Ketter! Ja! Neulich machten sie wieder ihre bunten Äste aus, waren Nazis und Gewalt und Mann. Oh, oh, oh. Die Seele von der Welt war so wundervoll, doch was keiner wusste. Ja, denn jetzt ist gedummt und seitdem geht es da richtig gut. Denn jetzt soll alle Nazis abhauen, doch die Segel und feiern. Wir bleiben! Gegen Nazis und Gewalt als letzte Alternative. Friedlich schon hart und die Devise war klar. Darum Farbe bekennen. Ja, haha. Denn jetzt ist genug Vorwurf. Und seitdem geht es nach richtig gut. Denn jetzt soll alle Nazis abhauen. Doch die Segel und feuern. Wir bleiben vor. Geschichte darf sich auf keinen Fall wiederholen. Mit dem Gequatsche bleibt mir bitte alle gestohlen. Mit uns die Zukunft ist euch noch nicht klar. Also damals wie heute und wir sind da. Und jetzt ist Göttermund. Und seitdem geht es da richtig gut. Denn jetzt soll alle Nazis abhauen. Doch die Segel und feuern. Wir bleiben. Wie soll es nur weitergehen in Hirtorf? Der Bürgermeister macht mobil, die Bürger machen mobil und Sie? Wir machen auch mobil. Wir feiern im September feiern wir die nächste Party. Hier im Hof wieder. Kommen Sie wieder alle.